Achso, du hörst mich? Nein, das ist wer anderer, oder? Der da spielt. Hallo? Du hörst mich nicht mehr? Ah, jetzt gar du hast Oberalpha und Transmit. Kannst du quasi. Aha, ich hab dich bis gleich. Aha. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hörst du mich jetzt? Hallo? 1, 2, 1, 2. Eins, zwei, eins, zwei.